Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Der winterliche Wellness-Ausflug ins brandenburgische Kerbersdorf ist ein Geburtstagsgeschenk für Kriminalhauptkommissarin Schulz. Doch an Entspannung ist schon bei der Anreise nicht zu denken. Für Nancy Schulz, ihren Sohn Pitt und die aus Hessen stammende Kollegin Sajoscha von Burg Schlichtenhof wird der Ausflug zum brandheißen Abenteuer. Nach 100 Metern rechts ab. Vorsicht, Ende der befestigten Straße. Nach 100 Metern rechts ab. Sajoscha, ich liebe ja die Hightech. Bin sogar schon auf ein Dampfnebeleisenbahn gestiegen. Aber hätten wir nicht doch so ein fossiles Notfallset einpacken sollen? In etwa eine einfache Autokarte. Also meine Menschenwürde hätte das verwunden. Ich hab Kerbersdorf eingegeben und de Ware hat zu wissen, wo Kerbersdorf ist für seit 32.000 Euro. Ansonsten reklamiere ich, dass es nur so kackt. Na, da wird er sich jetzt aber ziemlich fürchten, der Wagen. Und Wellness, Herr Joscherchen. Sie haben mir und Klaas sich mal gleich mit ein Wellness-Wochenende geschenkt. Da muss man nicht gleich hessisch werden. Entspann dich, Bulle, Entspannung. Noch koste nicht. Ich wusste es. Ich wusste es. Was mach ich hier? Pitt. Halt die Klappe. Ich, deine liebreizende Mutter, habe Geburtstag und da sollte mein liebster Mensch um mich sein und mir verschärft huldigen. Das machst du hier. Oh. Du hast mir einen Wunsch freigegeben, selber schuld. Außerdem hast du Ferien und in den Ferien fährt man weg. Sich erholen. Kann ich noch widerrufen? Müll runter, hinterm Kühlschrank wischen, Mathe auf drei, irgendwas strafmildern? Abgelehnt. Ich bin das Geburtstagskind und darf euch alle quälen. Und ich werd überhaupt nicht hessisch. Ich bin entspannt. Ich bin entspannt, liebe Schulz mit Arsch auswärts betont TZ. Ganz schrecklich entspannt. Weil ich will's ja auch entspannt haben, wenn ich dann mal Ende 30 bin. Kröte, komm du mir ins Schlammbad. Heißer Winter. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ganz schön Ende mit befestigt hier. Wo ich herkomme, sagt man dafür Acker. Darf ich jetzt mal was sagen? Nein! Gut, dann haben die eben Überraschungsvorteil. Wer hat was? Raus, raus hier, Saubande, raus! Aber breit, Beine hinterm Kopf, euch werd ich! Na, hoppala! Schnauze! Bitte, Herr Pehlke, das sind Frauen. Also, mitten in der Nacht, alles klar, mitten in der Nacht, alles klar. Guter Mann, ich weiß ja nicht, wo Sie sich Ihr Frauenbild eingetreten haben. Aber warum sollten Frauen nicht mitten in der Nacht Schnauze! Kommen? Herr Pehlke! Und das sind nicht mal richtige Frauen. Was? Das sind Bullen. Lecker Kripo-Buletten. Staatsbeamte. Was? Was? Ja, scheiße gelaufen, Jungs. Den falschen Fisch im Netz. Oh, das ist mir jetzt aber unangenehm. Nicht wahr? Und das wird sich auch noch verstärken. Darf ich vorstellen, Kriminalhauptkommissarin Schulz mit TZ, bitteschön, meine Partnerin, Kommissarin von der... Kommissarin Sajoscha, wenn Sie sich jetzt bitte ausweisen würden. Bitte, Sie müssen verstehen. Oh, verstehen. Mann, Pfarrer, das sind Bullen. Die haben bisher nichts verstanden und die werden auch nichts verstehen. Hilf dir selbst, dann ist dir geholfen. Pfarrer? Cool, ich fass es nicht. In der Pampa sind die Pfaffen, die Bad Boys. Machen Sie ihn katholisch oder mehr so schwarze Messe? Pitt! Wie kann ich konvertieren? Sie sind Pfarrer? Ja, aber das hier, ich wollte das nicht. Ich war dagegen. Aber die Brände und Kerbersdorf und wo Herr Martens auch nicht mehr weiter weiß und die Unterstützung aus der Stadt kam ja auch nicht... Sind Sie vielleicht... Langsam, welche Brände? Wer ist Herr Martens? Ich verstehe kein Wort. Meine Rede, Bullen kapieren's nicht. Und Sie? Wer sind Sie? Der Schuldirektor? Der Sozialpädagoge des Dorfes? Pehlke, Kneipenwirt, ich hab die große Glocke. Mit Kuschelzoo. Mit Kuschelzoo. Pitt. Gut, wer einen Kuschelzoo hat, kann kein ganz unkuscheliger Mensch sein. Also weswegen lauern Sie hier nachts den Leuten auf? Wir hören. Wir haben Zeit. Also, das ist so. Moment. Das ist doch hier Kerbersdorf oder nicht weit davon, ja? Sag, Joscha, bitte. Herrgott, ja, das ist, ach ja, haben Sie einen Wagen? Vielleicht einen mit Hängerkupplung? Tja, mein je, was sind Sie hier links verspannt? Ist aber kein Wunder, nicht wahr? Tag ein, Tag aus die ganze Verbrecherjagd. Schießen Sie mit links? Ach ja, es geht mich an nichts an, nicht wahr? Wir sind da diskret. Aber das wird... Das wird... Mandy, ja? Hier den Nacken bei der Frau T.Z. Schulz. Mehr Öl. Mehr Öl? Ist alles da. Alles. Sie konnten es ja gestern Nacht nicht mehr so recht sehen, aber wir liegen seeanstößig. Ganz allerliebste Session. Eisbaden nach der Sauna. Wo hat man das schon im Städtischen, nicht wahr? Und wenn Sie nach dem Programm ein paar Schritte gehen wollen, die Madloer Schluchten, ist das der Begriff? Kennen Sie die? Naturdenkmal, Madloer Schluchten. Also fußläufig zu erreichen, fußläufig, kein Problem, 5 Minütchen. Mandy, ja? Trizeps, du sollst nicht Brot walten, das ist eine Massage. Gott, die jungen Dinger. Aber sie hier, die Mandy, also ist ganz anstellig. Nicht, Mandy? So, machen wir es nach. Finale, Mandy, Finale, nicht auf Tiefe. Finale. Jetzt nur noch Beruhigung. Beruhigung. So, machen wir es nach, so. So, ist angenehm? Na, das wette ich. So. Das war's fürs Erste. Und hier, was der Herr Sohn ist und seine, ich sag mal, noch unterentwickelte Wellness-Denke, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Wir haben Erfahrung mit den jungen Herren. Erfahrung und Sandra. Ja, Sandra. Eine bildhübsche Aerobiklehrerin. Ja. So, jetzt wickeln wir die Frau Kommissar erstmal in ein Handtüchlein und dann ruhen wir uns ein bisschen aus, nicht wahr? Wasser treten in 10 Minuten. Mandy, komm, die Damen brauchen jetzt vor allem eins. Das ist Ruhe, Ruhe. Was hältst du davon? Wenn sie noch einmal fußläufig oder seeanstößig sagt, mache ich sie platt und lege sie mir in der Sauna unter. Weiß sie eigentlich, dass die Dame nebenher die Bürgermeisterin dieser Kuhbläke gibt? Großer Gott, wie durchgeknallt müssen die hier sein. Aber mal weg von Wellness, Renate. Ich rede von den Bränden, dem örtlichen Feuerteufel. Ich hab Kurzurlaub, Schulz. Kurz, aber Urlaub. Soll draußen die Bürgerwehr oder, wie sagt der schräge Pfarrer, die Selbsthilfegruppe toben. In mir herrscht Frieden und faule Verblödung. Fast ein Dutzend Brände, Spurensicherung, Amtshilfe, reihenweise Versicherungsagenten, sogar Privatdetektive und keine einzige Spur. Das ist es, nicht wahr? Ein ungelöster Fall, das macht Sie scharf, hm? Aber nicht mit mir, Frau Vorgesetzte, nicht dieses Wochenende. Ich verweigere. Sie, T.Z. Schulz, haben Geburtstag. Hauptkommissarin Schulz mit 10-fach T.Z. Handeln Sie. Ausführung. Sie haben recht. Gehen wir Wasser treten. Wird uns gut tun. Schöne Stunde die Kniechen auf und ab. 3 Grad über Null an den Waden. Dann husch ins heiße Kräuterbad, dass sich die Krämpfe lösen. Okay, dann okay. Wie lange brauchen Sie, bis Sie in den Klamotten sind? So, die Damen. Gut geschlummert. Jetzt kuscheln wir uns in die Bademäntelchen und dann gehen wir Wasser treten. Bei 3 geht's los. Make-up im Wagen. 3. Mal auf den Sprung beim Kollegen reinschauen. Schon gut. Der Fall scheint sich zu so einer Art Dornröschen-Ding auszuwachsen. Seit dem Bericht im Spiegel probiert's jeder Spesenritter mal durch die Hecke. Wissen Sie, wie viele Kollegen bei mir nur mal auf den Sprung reinschauen? Herr Martens, Sie missverstehen. Wir wollen uns auf keinen Fall in Ihre Arbeit einmischen. Mischen Sie ruhig, mischen Sie. Kann kaum schlimmer werden. Der Spiegel hat darüber berichtet? Ja, Sie stehen vor Deutschlands hilflosestem Dorfscheriff. Zitat Ende. Da tun Sie nicht so, Sie waren bei Renate. Sie dürften bis in die Socken informiert sein. Wir sind abgehauen. Ah, schon klar. Wie heißt es? Kerbersdorf. Na, immer der Nase nach. Dagegen hilft nicht mal Renatchens Lavendelsalbei. Aber keine schnellen Schüsse, Geier war es nicht. Ganz gleich, was Sie gehört haben. Geiers Versicherung haben längst hingeschmissen. Er hätte nichts davon. Außerdem hat's jedes vierte Gehöft erwischt. Welcher Geier? Was sollen wir gehört haben? Wen hat was erwischt? Sie scheint wirklich nichts zu wissen. Sie müssen noch vor dem Wassertreten abgehauen sein. Tja, gesunde Reflexe. Aber wie wär's, wenn Sie uns aufklären würden? Aktenlage, bissel schnucklig, Tatortbesichtigung, solche Sachen. Und warum sollte ich das tun? Vielleicht stehen wir auf hilflose Männer. Hauptkommissarin Schulz hatte sogar mal einen. Wie sagt man? Ich war ja noch so jung und brauchte das Geld. Geben Sie mir eine zweite Chance? Ja, sowas wie Sie, also zum Feind möchte ich Sie nicht haben. Ach, haben Sie meine Partnerin zum Freund. Überlegen Sie sich das sicher nochmal. Aber keine Angst, sie will nur spielen und ich halte die Leine kurz. Also, wie ist es? Sind wir im Boot? Boot? Sie können sich durch die Papiere wühlen, oder? Oder? Das Vieh verreckt ihm auf der Koppel. Geier hat's dreimal getroffen. Die Stallungen sind runtergebrannt. Das Dorf hat zwar gespendet und ein paar Scheunen freigemacht, aber zu wenig. Ist ja fast alles schon zur Ferienwohnung umgeblümelt. Und alle haben gespendet? Wirklich alle? Was? Hat jemand was gegen ihn? Nein, eine alte Rechnung, irgend sowas. Nicht, dass ich wüsste. Im Gegenteil, Geiers Fleisch ist streng öko und ein Hit. Der beliefert die große Glocke und sogar Renates Wellnessbude. Wir brauchen den. Nur... Ich will mit ihm reden. Was? Reden! Wo kann man den Speck aus dem Trecker ziehen? Vergessen Sie es, mit Geier kann man nicht mehr reden. Hallo? Hallo, Herr Geier? Herr Geier! Guten Tag, Herr Geier. Guten Tag. Ich bin Kriminalbeamtin. Da drüben, das ist meine Partnerin. Ihr Arschgeigen. Ihr traut euch immer noch. Bitte? Reicht's euch noch nicht? Noch nicht genug? Herr Geier, ganz ruhig. Wir... Die Frau in der Klapper. Der Alte auf dem Totenbett. Das Vieh, ein Haufen Scheiße. Aber ja, ja, das hat der Geier alles selbst gemacht. Das hat er gewollt. Das hat er geschickt eingefädelt. Aber selbstverständlich, ja, ich bin schuld. Los, du dürre Wachtel. Handschellen raus. Ach was, zieh dein Dienstpistolchen und knall mich ab. Los, gib mir den Rest. Los, mach ein Ende. Kannst mich gleich hier zu den Viechern werfen. Und ab, ab in die Abdeckerei. Herr Geier, ich verstehe ja, dass... Ja? Ja? Wirklich? Scheiße! Das ist zu viel! Das gibt's doch gar nicht! Der hat mich doch tatsächlich... Fast umgekarrt! Ich hab's gesehen! Jetzt reicht's! Ich... Oh, der hat mich Dürrewachtel genannt! Dürrewachtel! Teufel auch! Da ist er ja nicht mal unzurechnungsfähig! Scholz! Nur mal eine Frage. Sie sind wirklich Partner? Eigenes Zimmer. Ich bin deine Mutter. Und ich bin bald 19. Da kann man ja schon mal einen Zipfel Privatsphäre verlangen. Aha. Ja, aha. Heißt der Zipfel vielleicht Sandra und trägt einen roten Tanga über seinem Gymnastikanzug? Geht dich nicht an. Hör mal, bitte, ich bin deine Mutter und... Ja, es geht mich nicht an. Verhütet ihr wenigstens... Mutter! Ja, ja, schon gut. Aber kommt das nicht alles ein bisschen früh? Ich meine, du hast doch gerade erst das Laufen gelernt. Mutter, ich bin 19. Aber ein eigenes Zimmer. Nee, ich mach meinem Sohn doch nicht das Bett für... Also wirklich, das ist zu viel verlangt. Wir mussten damals auch erst mal sehen, wo wir bleiben. Parkbank, Strandbad, Hauseingang... Da muss jeder durch. Hauseingang? Du? Strandbad. Strandbad. Mit Mond und Kerzen und Sternen drüber. Hör auf zu grinsen, sonst knall ich dir ein und vergesse mich als Mutter. Ja, oder andersrum. Schulz, hörst du? Hörst du das? Die Freiwillige, es geht weiter, der macht einfach weiter. Zieh dich an, komm, komm, wir müssen. Wieso grinst dein Sohn da so beknackt? Junge, da brennt's, da kommen vielleicht Leute um, das ist ein Ernstfall. Pitt, wir reden morgen drüber, ja? Hauseingang. Hat der sie noch alle? Schlägt ihm die Schlammpackung aufs Hirn? So ähnlich, mein Sohn wird erwachsen. Oh, Jesus, armes Glück. Wir stehen hier nur im Wege. Und? Dieser Mann da, Rupert, Ex-Alki und Betreiber des hiesigen Tausend-Dinge-Ladens. Die Scheune war so hinüber, dass sie demnächst eines natürlichen Todes gestorben wäre, aber... Stefan? Sein Sohn. Ach, großer Gott, was hattet ihr da zu suchen? Ja, er war nicht allein. So eine Art... Ausweichmanöver in Sachen Liebe nehme ich mal an. Die suchten ein ruhiges Plätzchen, heizten den Bullerjahn an und dann eben der Rauch. Ich denke, die sind nicht mal wach geworden. Kennt man das Mädchen? Kennen alle, vielleicht sie auch. Wer im Dorf einen Sohn hat, passt auf, dass der nicht in ihre Sonne fällt. Ist, war eigentlich ganz in Ordnung, die Kleine, aber eben, na, wie soll ich sagen? Blond. Plus 90, 60, 90. Sandra, nicht auch das noch. Scheint sie ganz schön mitzunehmen. Ich habe so einen Sohn. Und da werde ich ihn jetzt wohl durchbringen müssen. Durch die Sonnenfinsternis. Scheiß Job. Scheiß Urlaub. Martens, dieser Feuerwehrhauptmann. Kennen wir den auch? Mir war so. Na, kann schon sein. Ist ja die Freiwillige Feuerwehr. Das halbe Dorf macht er mit. Der Mann heißt Pielke und ist der Wirt der großen Glocke. Aha, sieh an. Ist dieser struppige Ökobauer, der Geier, auch so ein Hobbylöschling? Der nicht, aber ich glaube nicht, dass es Brandstiftung war. Diesmal nicht. Und Geier, ich bitte Sie, Sie und haben wenn ihn doch... Wenn doch! Was wäre dann eine ganz andere Liga? Das wäre dann ja... Totschlag. Mord. Martens, Sie sorgen für die Sicherung des Tatorts. Sajoscha Eugen soll die Spurensicherung losjagen und... Vorladung Geier, Vorladung Rupert. Was nur das wieder? Ich hätte drauf wetten sollen. Die Scheune ist eingestürzt. Ihre Spurensicherung kann einpacken. Vorladung aller? Aller, die irgendwas mit den Bränden zu tun haben. Keiner verlässt unbefragt das Nest und... Organisation von Befragungsräumen und Protokolltechnik. Können wir in Ihr Büro, Martens? Ja, naja, klar. Sind wir denn jetzt ein Team? Na, wonach sieht's denn aus, lieber Kollege? Wonach wohl? Ich verstehe dich ja. Aber es ist 2 Uhr nachts. Dieses Schwein, diese Drecksau. Du kriegst ihn. Hast du mich verstanden? Du hast Bulle gelernt. Du musst ihn kriegen. Ich krieg ihn, versprochen, aber... Entschuldigung, Maie, das ist alles so schlimm, die Sandra. Also Maie, aber wir haben es mitten in der Nacht und die Geräusche sind Würden wirklich... Würden Sie uns bitte allein lassen? Wir sehen uns morgen auf dem Revier. Ja, aber die Geräusche, die Hotelgäste, kann der Junge nicht leiser? Ich könnte ihm einen Hagebuttentee... Mein Sohn trauert, wie es ihm passt. Schon gut, sparen Sie sich den Hagebuttentee. Der hilft immer. Aus! Nun los, mach schon. Was denn, Pitt? Das Trostprogramm. Schlaue Sachen. Lass alles raus. Blenden befreit. Zeit heilt alle Wunden. Sie wird in dir fortleben. Oder irgendeine Entspannungsübung. Arschbacken zusammen und Hecheleatmung. Sowas. Los, mach, heile, heile. Keine Ahnung. Vielleicht war Hanteln und Laufband für dich das Richtige. Bitte, keine Ahnung. Seit wann das? Seit wann hat meine Hypermom... Willst du angelogen werden? Nein, ja. Nein. Wenn sowas passiert, Pitt, wenn dir jemand stirbt, ist man immer allein damit. Immer. Ich bin zwar da, kann reden, dir ohne Ende zuhören, aber du bist trotzdem elend allein. Jede Minute. Bis es dann irgendwann weniger wird. Ich bin da, Pitt. Ich weiß, dass es dir so geht. Und du weißt, dass ich es weiß. Und vielleicht hilft dir das. Vielleicht. Klingt beschissen. Es ist beschissen. Und nu? Ich Laufband, du Kraftautomat. Wer als erster umfällt. Halt die Klappe und erhöhe die Gewichte. Also, Herr Geier, Sie waren zur Tatzeit bei Ihrer Frau. Das Klinikpersonal kann das bezeugen. Zu Herrn Rupert habe ich notiert, räumen Sie ein gespanntes Verhältnis zu haben. Richtig? Arschloch. Ich habe gesagt, dass er ein kleines Krämer-Arschloch ist. Muss ich das buchstabieren? Her jetzt, wo soll ich unterschreiben? Fingerabdrücke und DNA-Abstrich dürften Sie ja vom letzten Mal noch haben. Ich bin ja hier das Feuerteufelchen, schon vergessen? Nachts, Herr Geier? Nachts waren Sie in der Klinik. Scheiße, ja. Möchte dich pennen sehen, wenn du dreimal mit halb angegucktem Arsch wach geworden bist. Sie wird irre. Plem, plem, ja? Das hält sich nicht an Tageszeiten. Die Klinik hat Ihnen also eingeräumt... Dass ich ihr nachts das Händchen halte, ja doch. Herrje, sonderlich helle scheint Ihre Kollegin ja nicht zu sein. Und ich wahrscheinlich auch nicht, Herr Geier, denn ich frage Sie jetzt einfach mal ganz unbedarft. Drei Brandanschläge auf den Hof. Der Vater nach einem Brand am Infarkt gestorben. Die Frau in psychiatrischer Behandlung. Das Vieh unbehaust auf den Weiden am Verrecken. Kein Versicherungsschutz mehr. Wie lange wollen Sie das hier noch durchhalten? Warum verkaufen Sie nicht und suchen woanders Ihr Glück? Gegenfrage. Sie wohnen zur Miete, sind in einem Angestelltenverhältnis und wenn was schief geht, haben Sie den Dienstweg offen. Notfalls wechseln Sie den Arbeitsplatz. In etwa, ja. Was soll das? Wir verschwenden unsere Zeit. Sie können nicht wissen, wie es ist, was Eigenes aufgebaut zu haben. Aber zu Ihrer Frage, ja, ich verkaufe. Ja, ich schmeiße hin. Zufrieden? Kann ich jetzt gehen? Ja, fürs Erste. Aber ich muss Sie bitten, im Ort zu bleiben. Na bestens. Wenigstens die Bullen wollen das. Schönen Tag noch. Zack, zack, zack. So schnell fangen wir Tariflohnempfänger uns ein paar Backpfeifen ein. Ja, hat ja nicht mal ganz unrecht. Och klar, die Sohnemann-Zeugen Baumpflanzen, Häuslebau, Buchschreibennummer. Soll ich Ihnen ein Stück Acker reservieren? Sie sollen mir den Pfarrer rufen. So schlimm. Sie sehen doch noch ganz fit aus. Serjoscha! Herr Merseburg, bitte. Oh. Was schon wieder? Oh. Herr Pfarrer scheint seine Modelleisenbahnplatte mitzuführen. Witzig, ja. Ganz allerhübscht Eisenbahn. Nein. Nein, ich wollte nur... Also, es könnte Ihnen helfen. Ich dachte, es wäre anschaulicher, wenn ich... Schon gut, veranschaulichen Sie ruhig. Hier scheint uns ja jeder für etwas minder bemittelt zu halten. Warten Sie, ich mache den Schreibtisch frei. Ja, Serjoscha, meine Hauptkommissarin. Planen Sie Rupert für den Nachmittag. Erst Wellness Renate, Entschuldigung, Frau Bürgermeisterin, dann Rupert. Entschuldigen Sie, das, wenn ich mir erlauben darf, das wird nicht möglich sein. Jedenfalls noch nicht am Nachmittag. Was wird nicht möglich sein? Die Trauer... Ich habe dem Herrn Rupert durchaus meinen geistlichen Beistand... Aber er sah bedauerlicherweise für sich offenbar keinen anderen Trost als, tja, ein Rückfall, befürchte ich, bemitleidenswert. Ja, nein, er braucht unsere Hilfe. Er Was bitte reden Sie da? TZ, Herr Pfarrer will sagen, dass Rupert besoffen ist. Ist das so? Ja. Na, dann sagen Sie das auch, Mann. Jawohl! Melde, Herr Rupert ist besoffen wie ein Schwein. Steht Ihnen das Schwarz? Höre ich sonst gern, Martens, aber dies hier ist nicht das kleine Schwarze. Baggern Sie ihn andermal, wir besuchen gerade eine Beerdigung. Was ich für keine so gute Idee halte. Ich weiß, Serientäter suchen oft noch mal die Nähe zum Opfer, aber der letzte Gang für das Dorf hier, das ist das Eingemachte, das Intimste. Man sieht da nicht gern Fremde. Und wir nicht gern ungelöste Fälle, Herr Kollege. Gibt's denn Neues vom Tatort? Wie erwartet, Ihre Spurensicherung schuftet, aber sieht schlecht aus in dem Trümmerhaufen. Ihre Kollegin scheint sich da aber in was verbissen zu haben. Wir warten aufs Labor. Und bei Ihnen ordentlich Geständnisse rausgefoltert? Kam sie voran? Ja. Nein. Aha. Zumindest wissen wir jetzt, dass Kerbersdorf eine große Zukunft im Touristischen bevorsteht. Das Mekka aller Butterfahrten quasi. Donnerwetter. Da hat Ihnen Merseburg das Bebauungsmodell gezeigt. Den heiligen Gral. Und Ihre Wellnessbürgermeisterin hat es uns noch einmal erläutert. Was sage ich? Sechsmal erläutert. Wir sind jetzt ein richtiger kleiner Fanclub von Kerbersdorf. Wir durften gar nicht anders. Sie hätte uns im Heilschlamm ersäuft. Schon gut, Colleen. Liebe Gemeinde. Wir sollten jetzt trauern. Man wir haben uns aus einem bereits. Traurigen Grund. Und das unter Schwarz. Diesen Weiden zusammengefunden. Steht Ihnen trotzdem. Ein großer Verlust Stimmt. ist zu beklagen. Dir, lieber Peter, nahm das Schicksal durch einen tragischen Unfall. Tragischer Unfall. Schicksal. Scheiniges Pfaffenaß. Robert, jetzt kommen wir mit. So, jetzt beruhigen wir uns mal wieder. Liebe Gemeinde, ich denke, ein jeder hier wird unseren Peter verstehen. Heiliger, was war denn das? Ich will Rupert sofort. Haben Sie eine Ausnichterungszeit? Schulz, ich bitte Sie. Der Mann war gerade dabei, seinen Sohn zu bestatten. Seinen Sohn! Richtig. Aber morgen, gleich morgen früh, habe ich ihn vor meinem Schreibtisch. Martens, ich mache Sie dafür verantwortlich. Jawohl, Sir. Was denn du? Sag mal, weißt du, wie spät es ist? Du, wenn du denkst, ich... eine Pulle. Boah, na, das ist was anderes. Komm rein. Morgen, TZ. Na, ist das ein Traum von einem Schnee? Wären da nicht schon Ihre T-Rex-Latschen? Ich wäre die erste Spur im reinen, jungfräulichen Weiß gewesen. Sie haben es mir mal wieder vermasselt. Ich fordere Sie auf einen Kaffee. Schulz? Ladehemmung oder wieder eine Nacht mit Sohnemann an den Hanteln gewesen? Das Telefon klingelt. Wenn Sie schon nicht auf mein Gute-Laune-Angebot reagieren, sollten Sie wenigstens... Sayosha, dir... Reaktionen, das Hackenknallen vom Pfarrer, dann auch Martens Yes, Sir und Pitt. Heute Morgen nicht anders, Sir Joscha. Bin ich despotisch? Ein Flintenweib? Hat mich der Dienst irgendwie mittlerweile zu einer Art Kasernenhofspieß gemacht? Ganz ehrlich, bitte. Ja. Und? Habe ich befürchtet. Sir Joscha, ich gebe den Fall ab. Ich muss mich mal irgendwie wieder vermenschlichen. Wir haben Rupert gefunden. Martens, mein Dorfscheriff. Tot. Rupert? Wer hat ihn gefunden? Ein Jogger. Darf ich Schulze mal haben? Nein, können Sie nicht sprechen. Die ist gerade in den Urlaub gefahren. Geben Sie her! Ich denke... Steht Ihnen nicht, war noch nie Ihre Stärke. Den Hörer her! Schulz mit scharf TZ. Da ist sie wieder. Guten Morgen, schön auch. Martens! Ja, Martens. Ich versuche, Sie seit Stunden zu erreichen. Was ist denn los? Alles im Frauenruheraum oder was? Lauwarm, aber die richtige Richtung. Probieren Sie weiter. Bericht, Martens, Bericht. Rupert, Brett steif im Schnee, aber noch die letzte Flasche in der Klaue. Ein Jogger hat ihn gefunden. Todeszeitpunkt so gegen 3-4 nachts. Krieg ich einen Kaffee? Ich friere mir gleich die... Na, herrlich. Wir hatten Neuschnee. Da dürfte es das dann gewesen sein mit den Spuren. Dachte ich auch, aber Ihre Dame von der Spurensuche ist eine Göttin. Oben der Neuschnee, drunter aber der alte, verharschte. Und sie hat mit ihrem Pinselchen ganz fein losgelegt. Kurz, wir haben eine Zigarettenkippe, bereits im Labor, und ein paar Fußspuren. Und jetzt kommt's. Keine davon ist von Ruperts Latschen. Krieg ich einen Kaffee hier? Wenn er also nicht geflogen ist, unser Rupertchen, dann... Hat ihn uns jemand dahingelegt. Fast perfekt. Alle Welt weiß, dass Rupert ein Alkoholiker ist. Dann die Trauer, der Rückfall und oh, schon ist es ein ganz bedauerlicher Unfall. Gibt's also doch sowas wie ein perfektes Verbrechen? Sieht so aus, als wenn Ihr Geburtstagsausflug ein Wellness mit 3 Morden wird. Wieso 3, Sajoscha? Sie denken also, dass Ruperts Sohn und diese Sandra... Na, Sie doch auch, mein Hauptkommissar, Sie doch auch. Nur warum? Warum? Rupert, ein versoffener Kleinkrämer, schon halb tot vor Trauer. Wer hat was davon? Ja, denken Sie mal an seinen Ausbruch am Grab. Der Pfaffe? Das ist nicht Ihr Ernst. Kann sein, ich werde da gleich zu unser aller Weihnachtsmann. Aber ich will einen Kaffee. Sie waren schon in Ruperts Bude? Jede Wette und? Kaffee. Und er hat uns was mitgebracht. Ah, danke, Santa Claus. Aha, aha, ein Rupertsches Familienporträt. Ganz allerliebst gerahmt. Ich nehme an, Herr Rupert sieht nicht die besten Filme zum Wodka. Also, der Versteckklassiker. Drehen wir es doch mal um, das Bildchen. Lüpfen wir sein Geheimnis. Mache ich alles richtig, Herr Kollege? Sie sind unanständig genial. Mhm, sieh da, ein Plan. Die Kerbersdorf-Welt in ihrer Touri-Pracht. Haben wir das nicht schon mit Klötzchen hingebaut bekommen? Moment. Scheint so, als hätte Rupert die Welt etwas anders aufgeteilt. Martens, großartig, klasse Arbeit. Wenn wir Zeit hätten, würde ich Sie direkt auf den Kaffee einladen. Kommen Sie auf zum Kirchgang, danach Kneipe, danach Renates Sauna. So ein richtig, richtiger Sonntagmorgen auf dem Dorf. Welchen Teil des Satzes verstanden Sie nicht? Ich fragte... Was wissen Sie von dieser Bauplanung? Einen Anwalt? Sie meinen also, Sie brauchen einen? Wieso? Biofleisch kann man auch. Und nie mit dem Gedanken gespielt, Ihre Wellnessfarm ein wenig zu erweitern? Grund und Boden, da sieht's schon schlechter aus. Sie kennen einander seit 3 Jahrzehnten und wissen nichts davon? Herr Merseburg, bei allem Respekt, aber Sie klagen mir schon seit Jahren, dass Ihnen Ihre Schäfchengemeinde zu klein und zu provinziell wäre. Ja, die Wege des Herrn sind geheimnisvoll und verschlungen. Wie geheimnisvoll ist hier die Frage? Und wie verschlungen Sie damit drin sind? Ich lasse mir das nicht unter. Abgesprungen, Herr Investor? Seine Scheißfarm und das ist auch für Sie so einfach? Da können Sie jeden fragen. Im Spritzenhaus. Ich war im Spritzenhaus noch aufräumen in der Nacht. Na und? Brennen tut's ja auch nicht nur tagsüber. Oh Gott, bin ich jetzt verdächtigt oder was? Na klar, wäre das schön, wenn hier mehr Leute herkämen. Aber deswegen bringe ich doch keinen um. Ich mache Wellness, das ganze Gegenteil. Dagegen verwacht. Ach, was? Ich bin doch nur die Bürgermeisterin, weil kein anderer Lust auf dem Programm hatte. Das ist ja so. Wir sind nicht Berlin oder Mallorca. Das Baumodell ist das, worauf wir uns alle verständigt haben. Und sehen Sie, da ist der Geierhof sehr wohl so belassen, wie er ist. Herr Rupert, ja, können Sie nicht verstehen, dass ein Mensch manchmal von seinem Verlust überwältigt wird? Die Mittel sind sehr wohl ausreichend. Es wird nur etwas länger dauern. Null! Nichts Greifbares also, alle ein Herz und eine Meinung. Alle wie abgesprochen. Ach so, bitte. Ah. Was ist das, Martens? Selbstgebrannter. Wird man davon nicht blind? Sind wir das nicht? Außerdem, was gibt's hier schon zu sehen? Die Alten sind die Besten. Wie? Hm? Witze, Sir Joscha. Sie karlauerten auch schon mal griffiger. Ups, störe ich mal wieder? Pitt, wir sind gerade in einer Besprechung. Na, Prösterchen, ich will auch einen besprechen. Pitt Schulz, das ist wohl kaum der Weg, deinen Kummer. Ja, ja, Mutchen, ich bin gleich wieder auf dem Laufband. Ich brauche ihn nicht wegen Sandra, ich will was gegen den Scheißgestank. Gegen die prima Landluft. Genau. Kann ich verstehen. Ich riech schon nichts mehr. Man gewöhnt sich, aber Fremde... Ich gewöhne mich nicht, ich kotze gleich. Dein Glas, Mami? Danke. Pitt? Genau das ist es. Genau. Komm her, Pitt, du Goldstück. Gleich noch einen. Hier. Weißt du, wie sehr du uns geholfen hast? Weißt du das? Geholfen? Ich? Trink, mein Junge, trink. Sir Joscha! Aha. Darf man fragen, wie lange ihr schon mit dem Zeug... Naja, mich geht's ja nichts an. Dafür gibt's ja Selbsthilfegruppen. Hau ab! Aber klar doch. Soll ich dir schon das Eimerchen ins Bett stellen? Sir Joscha, ich hoffe, Sie haben eine 1A-Erklärung, warum Sie meinen Sohn... Hab ich, TZ, hab ich. Die Aliens. Hm? Das ist das Problem. Die Kerbersdorf-Aliens und ihr Geruchssinn. Das Motiv ist olfaktorisch. Also eigentlich ist dieser Pflaumenschnaps halbwegs nach Reinheitsgebot. Martens, Frau Kriminalkommissarin, Sir Joscha von Burgschlichtenhof bekommt nichts mehr. Keinen Tropfen. Die Brände, der tote kleine Ruprecht, der ganze Scheiß nur, weil ich stinke? Das glaubt er doch selbst nicht. Geier, nicht du stinkst, deine Stallungen wehen bei Nordost übers Dorf. Und guck dich doch mal um, die Ferienbuden, die ganzen umgebauten Scheunen und Ställe. Überall die Schildchen, zimmerfrei, zu vermieten. Und nischt. Ich habe Familien gesehen, die nach 2 Tagen abreisen wollten und Regress verlangten. Mal rein wirtschaftlich ist das ja, es ist eine Frage auf Leben und Tod gewissermaßen. Und der Kuschelzoo? Und ich liefer Bio. Die kommen deswegen von sonst woher. Und essen und kaufen und kuscheln und weg sind sie wieder. Kerbersdorf braucht mehr als nur ein Laufpublikum. Na schön, aber es hat überall mal gebrannt. Nicht nur bei mir. Und ein paar tote Teenies in der Scheune. Das ist dann wohl eine klasse Werbung für Kerbersdorf. Kommt alle, hier brennt's prima. Hier verreckt die Jugend. Mein je, wie verzweifelt müsst ihr sein, dass ihr euch sowas ausdenkt. Ich glaube nicht, wir sind hier verzweifelt. Nicht wir, Herr Geier. Man kann jemanden mit einem Kredit besser umlegen als mit einer Schrotflinte. Und um mal im Bild zu bleiben, die Banken streuen die Kredite wie Schrot. Wir wissen, dass nahezu das ganze Dorf schwer in der Kreide steht. Und wir nehmen an, dass die Brände andernorts nur gelegt wurden, um von dir abzulenken. Überall waren Abrissstallungen, marodes Zeug. Nur bei dir brannten Werte. Wir denken, Ruperts Jüngste und seine Sandra war nur ein Unfall. Aber das Dorf hat mir geholfen. Ich habe Geld gekriegt. Nicht viel, ja, aber immerhin. Und Pelke kam mit Werkzeugs. Alles im Plan, ja? Und Rupert selbst? Der hat sich dann wohl aus Geruchsgründen umgebracht, wie? Ruperts Sohn starb und er begann wieder zu saufen. Er wurde ein Sicherheitsrisiko. Sieh an. Mein Kerbersdorf, eine Mafia-Klitsche. Na, scheiß drauf. Höchste Zeit, dass ich verkaufe und hier abbaue. Nein, das werden Sie nicht. Bitte nicht. Nicht? Habt ihr sie noch alle? Ihr erzählt mir hier munter, dass ich von Banditen umstellt bin und... Wir können nichts beweisen, Geier. Keine zweifelsfrei verwertbaren Spuren vom Feuerteufel, weißt du ja selbst. Deine Versicherungen haben vergeblich ermittelt. Und Rupert kann sich tatsächlich zu Tode gesoffen haben. Euer Problem. Was geht mich Bullen, sehe ich hier an. Ach ja? Wirklich? Wo ist er denn hin, der tolle Macher, der so genau weiß, wie herrlich es ist, was Eigenes aufgebaut zu haben? Will er jetzt auch Angestellter werden? Vielleicht sogar ein charakterverfetteter Beamter wie wir? Immer schön konfliktscheu, immer schnell mal kampflos Ort und Brötchengeber wechseln, wenn's schwierig wird. Klein und verhuscht. Schon gut, Wachtel. Was muss ich tun? Zunächst einfach das, was du immer getan hast. Aber keiner im Dorf mehr erwartet. Du wirst den Hof wieder aufbauen, als wenn es keinen Morgen gäbe und überall davon schwärmen. Und das wär's dann? Naja, ich fürchte nicht. Wir sind in einer Ausnahmesituation und Ausnahmesituationen verlangen nun manchmal... Gibt's doch nicht. Ihr Bullen wollt was Illegales drehen? dass ich das noch mal erleben darf. Nur eine Bitte, Freiwilligenbasis. Und wir würden verstehen, wenn du... Also kurz, es ist nicht ganz ungefährlich. Es ist sogar ganz gefährlich, Sie heldenhafter Stinkebauer. Ganz nach Ihrem Geschmack, nehme ich an. Na hoppla, wieso beschimpft die Wachtel mich? Ein Problem der Kosenamen, denke ich. Vielleicht sollten Sie beide nachverhandeln. Können wir trotzdem mit Ihnen rechnen? Bin im Boot und tut mir leid, Wachtelchen. Keine Ursache, Stinky. Keine Ursache. Na, fängt ja gut an. Und wenn ich mal fragen darf, was treibt ihr alle so, während ich hier den Lockvogel gebe und euren Job mache? Für uns ist der Fall erledigt und der Täter gefunden. Robert war's. Wir reisen ab, Herr Geier. Wie bitte? Das ist illegal. Soll ich zu den Silben in die Hände klappen? Illegal! Ihr provoziert... Eine Straftat, ja. Als Ihre Vorgesetzte kenne ich sehr wohl die Gesetzestexte, Herr Kriminalobermeister Schneider. Aber wir tun es, um weitere zu verhindern. Morde, Schneider. Vielleicht Morde und wir haben keine Zeit. Wir müssen die Täter unter Handlungsdruck setzen. Also was ist nun? Schaffen Sie das? Höre ich ein Nein, sind Sie ab sofort Streife. Die Mittel. Wie soll ich der Buchhaltung erklären, dass wir... TZ... Na gut, Schulz. Die Limousine könnte ich sicherlich noch aufhalten. Rein besorgungstechnisch. Schulz! Aber... Nun hören Sie doch mal, Schulz! Moment, bleiben Sie dran. Was ist? Ich telefoniere! Das mit meiner Mutter. Also, ich habe noch mal nachgedacht. Das ist keine so gute Idee. Sie ist doch keine Beamtin und... Geier auch nicht. Hier kennt uns jedes Aas und wir haben keine bessere Besetzung. Ende der Diskussion. Eugen, was ist mit aber? Aber Ihre Pläne mit Serjoschas Mutter, also das halte ich für keine so gute Idee. Sie ist nicht bei der Kripo. Und wenn was passiert? Ja, werden Sie da sein, Eugen. Und Sie raushauen. Sie werden ihr auf Schritt und Tritt zur Seite stehen. Denn Sie sind Ihr Butler und Ihr Chauffeur. Ich bin was? Vergaß ich das zu erwähnen. Butler und Chauffeur. Sie dürfen sich sogar Charles nennen. Ich weigere mich. Ich lege Dienstaufsichtsbeschwerde ein. Das kannst du nicht machen. Das ist eine Zumutung, TZ. Eine Zumutung. Der Streifendienst auch, Eugen. Der Streifendienst auch. Denken Sie darüber nach, aber nicht zu lange. Sie haben nämlich noch elend viel zu tun, Charles. Enttäuschen Sie mich nicht. Mein je, immer der Ärger mit dem Personal. Martens, was grinsen Sie so? Haben Sie zur Schlussrunde geladen? Pfarrer, Renate, Glockenwirt, alle unterwegs. Ich staune nur, dass Sie da doch so einen Zug haben, so etwas... Menschliches? Etwas wie Humor? Das täuscht, Martens. Das ist nur eine Unpässlichkeit. Geht schnell vorüber. Sehr schnell. Und darum bitte ich. Wer ist grinst einer, wenn wir hier die Abschiedsvorstellung geben? Rupert war der Täter? Ein pathologisch größenwahnsinniger Feuerteufel, der aus Habgier und anderen niederen Motiven handelte. Wir sind froh, das zweifelsfrei ermittelt zu haben. Ohne Meff und ohne jedes Zwinkern. Verstanden? Verstanden. Verstanden. Und ich bin trotzdem menschlich und humorvoll. Verstanden. Verstanden. Ich gehe jetzt springen auf A3. Wollen Sie den Zug noch mal zurücknehmen? Ach, bin ich sonst schachmatt? Mhm. Ich nehme nicht zurück. Schachmatt. Steht da mit 97-2 für mich. Ach, ist recht. So ein Scheiß. Jetzt hängen wir den vierten Tag hier rum. Undercover hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Pitt, ich hab dir angeboten, nach Hause zu fahren. Wir müssen in der Nähe bleiben und ringsum sind nun mal nur Dörfer. Das ist auf dem Land so. Immerhin durftest du dir den Mandelkragen hochschlagen und dich beim Bäcker anders nennen. Oh ja, Christo Monte. Clever. Ein Name wie du und ich. Mann, mir fiel so schnell nichts ein. Außerdem... Ja, Herr Monte. Wir werden deine Sandra Mercedes schon rächen. Aber im Ernst, TZ, Schneider müsste nun langsam Geld und Kutsche aufgetrieben haben. Ich denke, die haben uns auf erste Dringlichkeitsstufe... Ach, na, wer sagt's denn? In die Klamotten, wir bewegen uns auf getrennten Wegen zum Treffpunkt. Ja, doch, wie oft noch? Ihr Bullen seid ja schlimmer als jeder Religionspauker. Ich hab gesagt, die Handbar bleibt zu. Der Champagner ist nur Requisite. Ach, Charles, mein Hannebambel. Ich soll euch hier die Solventgräfin geben, aber ich bin real seit frühester Jugendgräfin. Nur eben nicht mehr Solvent, c'est la vie. Kurz, eine Gräfin ist eine Gräfin ist eine Gräfin. Und da ist nie was Requisite, schon gar nicht Champagner. Oh. Mutter! Mutter! Mutter! Sofort hörst du auf zu saugen. Ja, herrlich. Mein Kind, meine Tochter. Und auf dem Herrenfahrrad. Kommt dein Bullepartner schon dann mit dem Schulbus oder mit dem Muli? Die Flasche weg. Also bei allem Respekt, ich werde mit ihrer Mutter noch wahnsinnig. Schafft man auch ohne Respekt. Mutter, das ist hier nicht dein Programm zum gehobene Kaffeekränzchen. Das ist der Ernstfall. Dacht ich nach deiner Geburt auch. Und wie damals trinke ich ein Gläschen auf den Erfolg von dem Ernstfall. Geil. Absolut heftig, die Karre. Stretch-Vehikel, 6 Türen, V8, 19er Chrombelgen. Ich fass es nicht. Darf ich mal? Genial. Und was sagst du zu meinem Polarfuchs-Fummel und dem Porsche-Brillchen? Vielleicht etwas übertrieben, Frau Gräfin. Nur etwas, ein ganz klein wenig. Ah, da ist die Chefin. Und standesgemäß im Unterklasseware. Und gleich rät sie chefisch daher, als wenn sie was wüsst, von welchen Stilfragen. Mutter! Schon gut, Sir Joscha. Mittlerweile kenne ich Ihre Mutter ganz gut. Eugen, ist alles klar. Haben Sie Frau von Brück-Schlichtenhof unterwiesen? Ja, ich habe es zumindest versucht, aber ich glaube kaum, dass sie mir zugehört hat. Sie war sehr mit den Details beschäftigt. Garderobe, Auswahl des Wagens und, ja, Sie sehen ja, meine Butler-Uniform. Ja, ist ja nicht knuffig. Also, ich bin per Fax avisiert als exzentrischer hessischer Landadel Geld wie Heu, quasi auf Einkaufsreise in Sachen Immobilien. Ich gedenke mich eventuell in Kerbersdorf mit einem Pferdezuchtgestüt und Reithotel niederzulassen. Oder eben anderswo. Damit mache ich Druck. Der Pfarrer heißt Mersebusch, die Bürgermeisterin hatte Wellnessbude und nennt sich Renate. Der Wirt zur Glocke heißt Pelke. Renate und Pelke garantiere ich Beteiligung am Hotel. Filetstück und Objekt meiner Begierde soll aber der Geierhof sein. Randlage. Auf dem Bebauungsmodell von dem Pfarrer rot-orange gekennzeichnet. Und er schreibt der Hofbesitzer noch am Abend, spätestens aber bis morgen früh, dem Zeitpunkt meiner Abreise, signiere ich Vorvertrag plus 100.000 Barspende für Kirche und Dorf. Charles, also Kriminalobermeister Schneider, zeigt diskret den Koffer mit meinem sogenannten Handgeld. Nachtquartier bei Renate, Kontakt ihrerseits nur per Pieper, mein Notruf 0163 549 3583. Donnerwetter. Tja, Tröstische. Tja, verständlich, nur allzu verständlich, liebe Frau Gräfin. Ein hübsches Fleckchen, sicherlich. Aber darf ich Sie noch einmal auf jene alternativen Areale hier aufmerksam machen? Frau Bürgermeisterin erwähnte bereits... Das ist alles erschlossen, Frau Gräfin. Gas, Wasser, Strom... Der Anschlüsse liegen, Straßenanbindung, die vorhandenen Pool- und Saunaanlagen könnten sich gut in das Angebot des Reithotels integrieren. Und Sie würden sparen, Frau Gräfin, ganz gehörig sparen. Sparen? Charles, hast du das gehört? Wir sollen sparen. Naja, selbstverständlich. Frau Gräfin pflegen dergleichen weniger zu tun. Will sagen, Frau Gräfin werden nervös bei jeder Form niederer Lebensart. Und das ist auch richtig so. Ja, wer hat, der hat. Klotzen, nicht kleckern. Darf ich noch nachschinken? Ja? Auf einem Bein steht sie schlecht. Herr Pelke, wenn's danach geht, halten Sie mich wohl für ein Tausendfüßler. Wollen Sie mich betrunken machen? Aber nur zu, gieße Sie ruhig ein. Charles, wie sind wir betrunken? Betrunken, erfrischt. Sind Frau Gräfin ganz besonders entschieden und, wenn ich mir erlauben darf, auch ein wenig ungeduldig, etwas forsch, nachgerade. Genau, forsch. Und deshalb bleibt's dabei. Das Rot-Orange da oder gar nichts. Die Termine kennen Sie. Soll Charles uns noch einmal das Köfferchen zeigen? Nur so? Ja. Als Entscheidungshilfe? So willkommen Kerbersdorf, die freundliche Spende wäre. Aber leider... Leider, ich fürchte in diesem Fall... Sie fürchten hier gar nichts außer Gott, Herr Pfarrer. Ja? Selbstverständlich regeln wir das, Frau Gräfin. Morgen früh ist alles bereit. Verlassen Sie sich drauf. Noch ein Gläschen, ja? Einen kleinen Absacker. Willkommen in meiner kargen Hütte, Wachtelchen. Einfach genial. Wie habt ihr das gemacht? So habe ich die noch nie erlebt. Pelkes Kneiperseele, seine ganze Glocke hat er hingeben wollen. Die edelfeine Renate, bitte, bitte verkauf, bitte, bitte. Und Patschhand aufs Knie. Ich hätte sie auf der Stelle flachlegen können. Und keine Details, Geier. Ihr Geruch reicht mir völlig. Hauptsache, Sie haben nicht verkauft. Hm. Geier? Hm? Sie haben doch nicht verkauft. Geier! Die Wut steht dir. Aus Wachtel wird Habicht. Nein, fast hätte ich, aber ich hab nicht. Ich habe denen gezeigt, wie toll ich am Wiederaufbau bin. Ein strammer Soldat des ökologischen Anbaus, wie abgesprochen. Und? Wie geht's weiter? Krieg ich jetzt eine Dienstwumme? Sie kriegen ein Nachthemd und wir gehen ins Bett. Schulz, Martens, seid ihr auf Position? Wir sind hier soweit. Alles klar. Pass mir auf den Geier auf. Du garantierst mir für seine Sicherheit. Geht in Ordnung. Wir sind hier gleich raus. Achtet auf das Zimmerlicht. Ende. So, Herr Geier. Was grinsen Sie so widerwärtig? Oh nein, nicht wir gehen ins Bett, Sie gehen. Jedenfalls werden Sie so tun. Sie ziehen sich ein Nachthemd über, meinetwegen auch Ihr Zipfelmützchen, schließen die Fensterläden, löschen das Licht. Alles wie immer, alles so, als wären Sie allein mit sich. Und dann, Herr Geier, werden Sie mir brav in die Garage folgen und den Mund halten. Ist das klar? Eigentlich schade. Die andere Variante, das Private und das Nützliche. Geier. Ja, doch, ich mach ja schon. TZ. Ja. Es ist gleich halb fünf. Das weiß ich selbst, Martens. Denken Sie, ich penne hier? Niemals. Wie käme ich dazu? Ich fürchte nur, wir haben die kriminelle Energie unserer Kerbersdorf ein wenig überschätzt. Hier ruckt und rührt sich nichts. Sejoscha, wie sieht's bei euch aus? Kommen. Ich friere mir hier den Arsch ab, dass ich sogar... Ach, vergiss es. Was meint Sie? Was sollen Sie vergessen? Und warum grinsen Sie so vergnügt? Ich wette, sie hat sich in ihrer Not an Stinkegeier gekuschelt. Und, Kollegin, ist er wenigstens warm? TZ, wenn ich das hier überlebe, bringe ich dich um. Ende. Ich gebe uns noch eine halbe Stunde und dann... Stopp! Da, sehen Sie das? Ist das ein Tier oder irgendwie so die Sirene? Es brennt doch noch gar nicht. Das ist kein Tier, Martens. Und das wird gleich brennen. Sejoscha, es geht los. Ich sehe ihn. Ende. Pilke. Und die freiwillige Feuerwehr. Deswegen fanden wir nie eine Brandursache. Ich Idiot. Tja, wer sich mit dem Feuer auskennt, kann nicht nur löschen. Zusammen mit der Fußspur und dem DNA-Vergleich der Zigarettenkippe. Und Pilke ist fällig. Hm. Ruhig jetzt. Wir brauchen den anderen. Stück, du dreckiges... Geier! Ich werde dir die Haut abziehen. Hören Sie sofort auf, runter da! Der hat mich ruiniert. Der hat meine Frau in die Klappe. Ja, doch. Beruhigen Sie sich. Nehmen Sie die Maske ab. Ich hab eine Frau geschlagen? Frau Renate Kalauke, ich verhafte Sie wegen des dringenden Tatverdachts auf... Aber ich war das nicht. Nur dieses eine Mal wurde Rupert ja nicht mehr. Der Pilke... Das ist alles die Schuld von dem Pilger. Ja, Renate. Ihr Komplize gestattet sich, mit Martinshorn zu seiner Verhaftung zu kommen. Sejoscha, schon unterwegs. Aussteigen. Langsam, Pilger, ganz langsam. Euch werde ich. Hände in den Kopf. Ja. Beine bereit. Ja, alles klar. Ich verhafte Sie. Kapieren Sie. Ja. Glückwunsch. Gleichfalls. Sehen Sie, schon sind Sie nicht mehr Deutschlands hilflosester Dorfscheriff. Sieht so aus. Und das verdanke ich Ihnen. Sie sind eine tolle Kollegin. Und eine tolle Frau. Martens. Ganz ehrlich. Was sind denn das für seltsame Töne? Och, nur so. Das musste mal gesagt werden. Oh nein, bitte nicht. Hallöchen, Kinderchen. Jetzt kommt der Sahnehäubchen auf den Ernstfall. Shampoos für alle! Ich werd noch wahnsinnig. Ich werd einfach wahnsinnig. Mutter, sofort kommst du von dem Dach, von dem Ding runter. Aber sofort, wir sind im Dienst. Jetzt nicht mehr, Kindchen. Jetzt nicht mehr. Party! Heißer Winter. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Übertragung ins hessische Idiom von Melanie Peter. Es spielten Schulz, Franziska Trögner. Seriosha, Nina Weniger. Pitt, David Czerzinski. Eugen, Stefan Kaminski. Leika, Monika Hessenberg. Geier, Dietmar Bär. Renate, Winnie Böwe. Pelke, Axel Wandke. Pfarrer, Friedhelm Tock. Martens, Hans-Jürgen Hürrich. Rupert, Michael Rotschopf. Und Mandy, Ariane Schnarrenberger. Komposition und Musik, Tim Frühwirt. Ton und Technik, Martin Eichberg und Sabine Winkler. Regieassistenz und GPS-Stimme, Alice Elstner. Regie, Alexander Schumacher. Produktion, Deutschlandradio Kultur, 2008.